wurden Zigeuner traditionell dem Lumpenproletariat zugeordnet. So schreibt Marx im 18. Brumaire. Und jetzt habe ich ein Problem, weil der da nämlich französische Termini verwendet und ich kann kein Französisch. Also wenn jetzt jemand Französisch kann, irgendwie blamiere ich mich jetzt da. Aber das hilft mir jetzt auch nichts, was die Aussprache angeht. Also so sieht Marx im 18. Brumaire das Lumpenproletariat als Auswurf, Abfall, Abhub aller Klassen, wobei er zum Lumpenproletariat zählt. Neben zerrütteten Ruß, also Wüstlingen, mit zweideutigen Subsistenzmitteln, neben verkommenen und abenteuerlichen Ablegern der Bourgeoisie, Vagabunden, entlassene Soldaten, entlassene Zuchthaussträflinge, entlaufene Galeerensklaven, Gauner, Gaukler, Lazzaroni, Taschendiebe, Taschenspieler, Spieler, Makarös, Zuhälter, heißt es also auf Deutsch, Bordellhalter, Lastenträger, Literaten, Orgeldreher, Lumpensammler, Scherenschleifer, Kesselflicker, Bettler, kurz die ganze unbestimmte, aufgelöste, hin- und hergeworfene Masse, die die Franzosen La Bohème nennen. Zitat Ende. Also hier ist es ganz offensichtlich, dass die Zigeuner hier mit gemeint sind. Spieler, Lumpensammler, Kesselflicker und ähnliches waren typische Zigeunerberufe. Und freilich gehören Betteln, Stehlen und Zigeunersein schon immer zusammen. Dementsprechend wurden die Zigeuner auch in den realsozialistischen Staaten verfolgt, sofern sie vom sozialistischen Lebensstil abwichen. Also man sieht da auch ganz gut wieder, also gerade bei dem Marx-Zitat im 18. Brumaire, wie sich das so Rassismus und Sozialdiskriminierung so in dem Zigeunerstereotyp so zusammenschieben. Gleichzeitig haben wir bis jetzt aber auch gesehen, dass es sich beim Antiziganismus um einen romantischen Rassismus handelt. Zugespitzt könnte man geradezu sagen, das ist ja das Schöne am Zigeuner. Er will es freiwillig so haben. Er ist gewissermaßen ein Homo Sacer,

sondern nur ein Zwischenstadium für neue Paria-Schichten darstellen. Zitat Ende. Eine gewisse Verallgemeinerung des Zigeunerstereotyps zeigt sich nicht bloß in der Denunziation von Hartz-IV-Empfängern und in einer Allround-Überwachung angeblich zum Schutz vor Terroristen, inklusive physiometrischen Ausweisen und digitalisierten Fingerabdrücken zwecks schneller Identifikation. Potenziell kann sich heute jeder als Bettler oder Vagant im Elendsviertel wiederfinden und das allerletzte sein. Es kommt zu einer Zwangsbohemisierung, wie Dietrich Dietrichsen sagt, aber mit Verpflichtung zur Zwangsarbeit. Frage, denn die Antwort wird nicht schwer. Wer lebt prima und wer eher prekär? Wer geht putzen und wer wird Millionär? Wer schon hat, dem wird die Gema. Und für uns bleibt nur das schöne Leben. Ja, so läuft und so wird's weiterlaufen. Denn der Teufel scheißt auf den größten Haufen. Wohnen, auch mal reisen, Champagner, Tanz und Kokain. Das wär ein schönes Leben, das kriegen nur die anderen hin. Für uns heißt es weiter recht, den Krebsen, Wursteln durchschlagen. Nur ganz selten kommt's da mal zu Champagner, Kokain. Ich zähle täglich meine Sorgen. Und all unsere Geistesgaben kommen gar nicht mehr zum Tragen, weil wir schon seit jungen Tagen sogar keinen Ehrgeiz haben, unsere Haut zum Markt zu tragen. Da kommen die Geistesgaben leider gar nicht mehr zum Tragen. Die reichen Leute, die gewinnen, man nur durch Platte. Das Geld ist platt, mein liebes Kind. Das Geld ist platt und will auch platt geschmeichelt sein. Und wer schon hat, dem wird gegeben. Und für uns bleibt nur das schöne Leben. Ja, so läuft's und so wird's weiterlaufen. Denn der Teufel scheißt auf den Füßen auf. Geschmeichelt sein. Im Kontext der neuen Massenmigration sind Flüchtlinge, die Stütze brauchen, per se schon in der klassischen Zigeunerposition. Auch das Problem der Papierlosigkeit der Sans Papiers ist in der antiziganistischen Politik vorweggenommen. Zitat: Die Methode der Ausgrenzung der Roma in die papierlose Illegalität scheint ein zentrales Strukturmerkmal des Antiziganismus sein, konstatiert Gernot Haupt. Abschiebungen von Zigeunern sind in der Geschichte gang und gäbe. Dabei ist daran zu erinnern, dass es eine ziemlich neue Erscheinung ist, wenn Zentraleuropa und der Westen, und zwar infolge der eigenen Kolonialisierungsgeschichte, Ausrufezeichen, von Aliens in Anführungsstrichen heimgesucht werden. Vorher hatten diesen Part die Ostjuden, die assimilierten Juden galten geradezu als assimilierte Übermenschen, wie ich gezeigt habe. Also vorher hatten diesen Part die Ostjuden und primär die Zigeuner. So wie von einem strukturellen Antisemitismus gesprochen werden kann, der sich zentral im Angriff auf die Finanzmärkte und der Imagination einer Weltverschwörung zeigt, auch wenn von Juden noch gar nicht die Rede ist, könnte auch von einem strukturellen Antiziganismus gesprochen werden, der sich in der Angst vor dem eigenen Absturz, der Deklassierung, dem Abgleiten in die Asozialität und Kriminalität zeigt. Das Changieren zwischen sozialer Diskriminierung und rassistischer Ausgrenzung macht das Zigeunerstereotyp hierzu besonders geeignet. Das zeigt sich, wie schon erwähnt, in neueren Umfrageergebnissen. Danach wollen 68% der Deutschen 1994 keine Zigeuner als Nachbarn haben. Ungefähr die gleiche Prozentzahl zeigt Aversionen gegen Alkoholiker, Drogenabhängige und interessanterweise linksradikale Kinder. Ihr seid betroffen. Wobei jetzt natürlich weniger, vermute ich mal, der biedere DKBler oder das biedere Mitglied der linken Gemeinde, sondern eben eher so der linksanarchistische Chaot. Solche Befunde deuten darauf hin, dass in der Angst vor dem Asozialen, der eigenen potenziellen Asozialität, in der Angst herauszufallen und es nicht mehr packen zu können, im Rahmen einer anständigen bürgerlichen Subjektivität, so etwas wie ein struktureller Antiziganismus am Werke ist. Dieser ist allerdings als solcher schwer zu erkennen, weil bezeichnenderweise, wie ich gezeigt habe, Antiziganismus gar kein Thema ist oder allenfalls marginal problematisiert wird. Erkennt sich hier doch das moderne Subjekt mit seiner Homosaka-Angst im Spiegel und schaut deswegen von vornherein weg. Andererseits weiß es schon immer, dass der Zigeuner schlecht ist und gibt diesem Wissen in Befragungen auch ungeniert Ausdruck. Wir sind heute nicht alle homines sacri, wie Agamben meint. Vielmehr ist vom Zigeuner als Homo sacer par excellence auszugehen, wie gezeigt wurde. Zwar kommt der Zigeuner in jedem zum Ausdruck, aber nicht jeder ist ein Zigeuner. So spricht denn auch Robert Leicht im Kontext von Hartz IV, der Wochenzeitung Die Zeit, von den Avantgardisten des Mangels im Hinblick auf die Armut der freien Künstler. Er schreibt: Wir wissen alle zu wenig vom Leben der Künstler. Wir sollten alle genauer hinschauen. Künstler sind Avantgarde im Umgang mit Knappheit und Unsicherheit. Wir werden von ihnen lernen müssen. Ist das noch Bohem oder ist das schon Unterschicht? Fragt die Kultband des neuen Mittelschichtsprekariats Britta jedoch kritisch. Und schon ist in Abwandlung marxischer Terminologie vom Lumpenbürgertum, das ist eine Formulierung, die stammt von einem italienischen Literaturwissenschaftler, der Claudio Magris heißt, die Rede. Zigeuner sind wir aber deswegen noch lange nicht. So riecht es eher nach einer Rationalisierung, jedoch gleichermaßen auf der Ebene eines strukturellen Antiziganismus liegend, wonach das Zigeunerleben furchtbar lustig ist, wenn Holm Fribbe und Sascha Lobo ein Retrobuch mit dem Titel »Wir nennen es Arbeit, die digitale Bohème oder das Leben nach der Festanstellung« publizieren, wonach die Aufstiegschancen der neuen Mittelschicht nach dem Zusammenbruch der New Economy noch einmal beschworen werden. Wir leben jeden Tag, von vorgestern bis übermorgen. Jede Stunde, jede Minute, jede Sekunde, die wir borgen, scheint uns sinnvoll, doch genauso ohne Sinn verrinnt die Zeit durch unsere Finger. Wir verzagen am Angst, dass uns die Welt nicht mehr zu Füßen liegt, wenn wir nichts wagen, nicht flexibel sind, nicht kooperativ und unser Leben ganz in die Hände unserer Arbeit legen. Dabei hatte ich mir doch festgeschworen, Sind immer noch spontan, weil wir wissen, wie man wieder hochkommt nach einem Orkan. Und die Alten sagen, man muss für alles bezahlen. Man kriegt nichts geschenkt, selbst den Tod bezahlt man mit dem Leben. Dabei hab ich mir doch festgeschworen, nie mehr vor Mittag aufzustehen. Die Welt von dir will, sei streitbar und individuell, sei nicht immer nur dagegen, sei auch mal dafür, wenn es sich lohnt. Wir brauchen keine Arbeit, wir haben immer was zu tun. Und Langeweile ist ein Job von 8 bis 4, den niemand haben will. Ein Kasten Bier nach Feierabend macht uns sicher, hält uns warm und hindert uns daran, endlich einzusehen, dass Arbeit uns nur unsere Zeit stiehlt und unsere Ideen. Dabei hab ich mir doch festgeschworen, nie mehr Vormittag aufzustehen. Nie mehr, nie mehr, nie mehr, nie mehr Vormittag aufzustehen. Nie mehr, nie mehr, nie mehr, nie mehr. Auf der anderen Seite gibt es auch in der linken Szene heute Orientierungen und Bestrebungen, die an das gängige Zigeunerstereotyp andocken könnten, wobei auch hier die Zigeuner nicht ausdrücklich erwähnt sind. Slogans wie Aneignung, eine gewisse Bauwagenszene, die Entdeckung der Faulheit, so ein Buchtitel von Corinne Meyer, eine ganz und gar oberflächliche Arbeitskritik und Ähnliches sprechen dafür. Es wäre nicht sonderlich verwunderlich, wenn da die alte Zigeunerromantik wieder zu neuen Ehren käme und die Zigeuner als eigentlich schon immer Widerständige entdeckt würden. Das Zigeunerbild könnte sich so wiederum als esoterischer Leitfaden für das entwurzelte Individuum erweisen, Wahrhaftigkeit und Zuneigung in einer Welt zu erfahren, die ihm durch Handel, Vertrag, Kontrolle entfremdet ist, wie niemand auch gegen eine alternative Zigeunerforschung polemisiert. Dagegen muss eine adäquate Arbeitskritik, die mit Vermittlungen rechnet, den Antiziganismus als spezifische Variante des Rassismus herausstellen und ihn als zentrale Form der Barbarei der zivilisierten Moderne sichtbar machen. Sie muss aufzeigen, welche Gemeinheiten Sinti und Roma angetan werden, und zwar jenseits aller Romantisierungen, die schon immer die andere Seite der Eliminierungswut im Hinblick auf die Zigeuner darstellt, anstatt sie noch im Interesse der Dominanzkultur zu instrumentalisieren. Ganz abgesehen davon, dass eine derartige Arbeitskritik den realen Sinti und Roma einen Bärendienst erweisen würde, weil sie eben entsprechende Stereotypen noch affirmiert. Das Wohnen in Bauwägen und ähnliche Phänomene, die aufgrund massiver Verelendungstendenzen wohl noch zunehmen werden, sind nollens wollens Bestandteile einer Überlebensstrategie in der Krise. Sie sind aber kein Licht am Ende des Tunnels auf dem Weg in eine andere Gesellschaft, die nur über komplexe Vermittlungen und im Rahmen einer weltgesellschaftlichen Transformation zu haben sein wird. Nur im Rahmen einer solch weitergefassten Perspektive kann auch das Zigeunerstereotyp sein Ende finden, in dem der Zigeuner einfach sein kann, aber nicht sein muss. Vorher jedoch muss er als das geheime und vergessene Homo Sacer-Fundament der Moderne überhaupt erst einmal sichtbar gemacht werden. Thank you. Sie hörten den zweiten und letzten Teil von Roswitha Scholz' Vortrag über Antiziganismus als wesentliche und deshalb vergessene Variante des Rassismus. Der Vortrag von Roswitha Scholz basiert auf einem ausführlicheren Aufsatz, der in der wertabspaltungskritischen Theoriezeitschrift Exit Nummer 4 erschienen ist. Auch im Internet kann dieser Aufsatz nachgelesen werden auf folgender Homepage: www.exit-online.com. Dort finden sich weitere Texte und Hinweise auf Bücher von Roswitha Scholz.